نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم Also, barakallahu fikum, heute wir also bei der Khutba war, wir haben begonnen über Eigenschaften der Munafikin zu sprechen. Ja? Und wir haben gleich am Anfang gesagt, alle diese Eigenschaften von Munafikin sind in Wirklichkeit große Sünden. Ja? Deswegen, wenn wir eine dieser Eigenschaften bei einem Muslim finden, das muss nicht also zwangsläufig bedeuten, dass er ein Munafik ist. Ja? Aber er soll wissen, dass das eine Tat der Munafikin ist. Wenn es halt passiert und er Tauba macht, inshallah ta'ala wird ihn Allah subhanahu wa ta'ala verzeihen. Aber wenn diese Sünde sich in sein Herz verankert, in dem Sinne, dass sein Herz krank wird und dass diese Sünde ein Teil von ihm wird, also unzentrennlich von ihm, es ist immer da. Er ist zum Beispiel, was wir heute genannt haben, wie der Prophet sagt über Ayatul Munafiki Thalath, Es sind drei Zeichen eines Munafiks. Idha haddatha kadhab. Wenn er redet, dann lügt er. Ein Munafiker lügt immer. Er lügt. Also Lüge hat sich so sehr in sein Herz verankert, ist ein Teil von ihm geworden. Er lügt, er weiß gar nicht, dass er lügt. Ich meine, er spürt es nicht. Er weiß, dass er lügt, aber er spürt es nicht. Er verspürt überhaupt kein Schamgefühl. Wenn ein Muslim lügt, ein Mu'min, ein Gläubiger, ja, kann es passieren, dass ihm das... Der Prophet sagt, es kann nicht passieren, dass ein Mu'min lügt. Was bedeutet das? Dass er absichtlich eine... Ja, aber manchmal passiert es. Zum Beispiel, du kommst und sagst, Totalschaden. Ja, schade um das schöne Handy, wenn du Lust hast, zu tauschen. Ja. Also, bei Lügen sind wir. Zum Beispiel ein Muslim, wenn er unabsichtlich lügt, zum Beispiel er sagt, es waren dort 4 Leute, ja? Es waren aber nur 2. Er versucht gleich, seinen Fehler auszubessern. Wenn er schweigt, ja, dann fühlt er sich schlecht. Er schämt sich. Naja, es ist eine Lüge. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Es gibt nicht eine Wahrheit, die zu 99% Wahrheit ist. Oder 98%. Oder es ist 90% wahr und 10% ist Lüge. So etwas gibt es nicht. Entweder es ist eine Lüge, oder es ist Hack-Wahrheit. Sobald die Wahrheit 1% Lüge bekommt, heißt es nicht mehr Wahrheit, sondern es ist Lüge. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Deswegen, ein Muslim, wenn er unabsichtlich eine Lüge sagt, dann fühlt er sich schlecht. Er fühlt sich schlecht. Ja? Sogar viele Mu'minin, viele Gläubige, die kein Wissen haben, zum Beispiel über bestimmte Mesail. Sie haben allgemein gelernt, dass es haram ist zu lügen. Und das ist auch, das stimmt. Dir darf gar nicht im Traum einfallen, dass du lügst. Ja? Aber sie wissen nicht, dass zum Beispiel Krieg etwas anderes ist. Ja? Oder dein Feind Allahs, ihn darfst du anlügen, zum Beispiel. Du musst dir nicht die Wahrheit sagen. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Das weiß er nicht. Ja? Und wenn es doch passiert, dann hat er Schubha und sagt, Subhanallah, vielleicht hätte ich es nicht machen sollen, vielleicht dies, vielleicht das. Vielleicht darf es nicht ein Alim machen, wenn es sich um einen Tagut handelt. Ja? Damit die Leute nicht irre gehen in bestimmte Sachen. Aber du als ein, wollte schon fast sagen, als Soldat, ja? Darf schon lügen. Wenn das dem Kafir schadet und der islamischen Umma nützt. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Stell dir vor, die schnappen dich. Sagen wir mal, du bist in einer Kitiba. In einer Kitiba, wie sagt man, in einer... Nein, in einer Einheit. Ja? Im Dschihad. Und die Kuffar fangen dich, du bist Gefangener. Und sie kommen und sagen, wie viele seid ihr? Wie viele Araber sind es und wie viele sind nicht Araber dort? Emir, ist er Araber? Was ist er? Wirst du die Wahrheit sagen oder wirst du nicht sagen? Natürlich nicht. Wenn du sagst, dann ist das eine Katastrophe. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ja? Was ist Emir? Ist er Araber oder ist er Pakistaner? Was ist er? Und du kommst und sagst, ja, er heißt so und so. Er ist geboren Ja, und nein. Gibt es kein schlechtes Gewissen. Aber das leider verstehen viele Muslime nicht. Ja, ich hatte ein schlechtes Gewissen, ich musste alles sagen. Bist du wahnsinnig? Erst was? Wo hast du die Religion gelernt? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Das ist dieses falsche Verstehen von Ausnahmezuständen. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Allah, dass wir jetzt nicht vom Thema ablenken, dass wir inshallah ta'ala uns auf unsere Eigenschaften, ich meine auf die Eigenschaften der Munafikin konzentrieren. Ja? Unseren Vortrag über die Eigenschaften. Ayo, wir haben gesagt, also falls es passiert, dass ein Muslim einer dieser Eigenschaften hat, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass er ein Munafik ist. Aber er begeht eine Sünde und von der muss er sich schleunigst befreien. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu? Dass er was, dass sich diese Sünde nicht bei ihm verankert. Und dann kommt noch eine. Und dann kommt noch eine, wa ya'zim billah. Und dann er könnte ein Munafik werden und er spürt es nicht einmal. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Taib. Heute haben wir 10 Eigenschaften erwähnt. Ja, vielleicht wird es passieren, dass wir einige wieder erwähnen, inshallah ta'ala. Ja, aber wir werden inshallah ta'ala also von Anfang an. An erster Stelle, Maradul Qalb. Eine der Eigenschaften der Munafikin, sein Herz ist krank. Was bedeutet krank? Nicht krank, also im gesundheitlichen, also im Medizinsinne. Ja? Sondern sein Herz ist krank, was es Religion angeht. Sein Herz ist krank. Krank vor was? Krank vor Shubuhat. Krank vor... Sein Herz ist einfach krank, was es Allah subhanahu wa ta'ala Befehle und Verbote angeht. Ja? Sein Herz nimmt das nicht an. Es nimmt, wie der Körper zum Beispiel, ein Körper, der krank ist. Er kann nicht Nahrung zu sich aufnehmen. Er wird schwach. Er wird genauso auch ein krankes Herz. Er kann nicht dieser Iman. Sein Herz ist wie Stahl. Iman kommt einfach nicht rein. Koran kommt nicht in sein Herz rein. Hadithe kommen nicht rein. Er ist, ja, jede Shubha, die er hört, sie klebt an seinem Herz. Jede Wahrheit, die du ihm erzählst, sein Herz kann sie nicht annehmen. Warum? Weil es krank ist. Wallahi, ich habe so viele Leute gesehen, solche, also diese Art von Menschen. Ja, egal wie viel du Koran liest oder Ayat und sagst, schau, Allah sagt hier, schau, dieser Hadith ist sahih. Er ist bereit, immer zu streiten. Er ist bereit zu diskutieren. Aber sobald irgendein Schwachkopf dort irgendeine Schubha erwähnt, er hält sich sofort an diese Schubha, subhanallah. Sofort. Wie eine Fliege, wisst ihr, gell? Wie eine Fliege. Wenn es sich um Schmutz handelt und so, ist sie immer dort. Wenn es sich aber über etwas Schönes handelt, ja, die Fliege ist sofort weg. Subhanallah. Irgendeine Schubha, er nimmt sie sofort an. Ja? Schau, der Scheich hat das gesagt. Subhanallah. Und er nimmt von den Schuyuch nur diese Sachen, die Fehler sind. Nur Fehler von den Schuyuch hat er sich gesammelt. Und das ist seine Religion. Wenn du ihn fragst, welcher Mezheb ist dein Mezheb? Er könnte ruhig sagen, mein Mezheb sind die Fehler von den Ulema. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ich habe euch hier eine Geschichte erzählt von diesem Schwachkopf. Ja? Wir haben über Sufis geredet. Und er wollte mir beweisen, dass Sufis gut sind und sagt, ja, Imam Ghazali war auch Sufi. Ich sage, okay, ist das Beweis, dass Sufismus gut ist, wenn Imam Ghazali diesen Fehler begangen hat? Imam Ghazali hat einen Fehler gemacht und dann hat er Tauba gemacht von diesem Fehler. Ist das ein Beweis? Ibn Hazm hat gesagt, Musik ist nicht haram. Warum? Er hat nur das von Imam Ibn Hazm genommen. Ha? Imam Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala, hat da einen Fehler gemacht. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ibn Hajar al-Asqalani, er war mit den Asha'ire. Ja, das ist ein Fehler. Rahimahullah ta'ala, rahimahullah. Ibn Hajar al-Asqalani, aber das ist ein Fehler. Aber das ist sein Din. Nabith. Nabith ist haram. Nabith ist, was ist Nabith? Nabith, Barakallahu fikum, ist Saft von, Datteln werden in Wasser getaucht. Datteln werden in Wasser getaucht. Die lassen so einen Saft raus, süßlichen Saft. Na? Und der wird dann getrunken, Dattelsaft. Aber Nebid und Temr, Dattelsaft. Das Problem ist, wenn es eine Nacht oder zwei Nächte übernachtet, ha, wird es es gärt. Gegärt. Es gärt. Es wird säuerlich. Das bedeutet, es beinhaltet Alkohol. Okay? Die Hanefiten sagen, Nebidu Temr ist halal. Alle anderen sagen, Nebidu Temr ist haram. Warum ist Nebidu Temr haram? Weil Nebidu Temr beinhaltet einen Stoff, eine Substanz. Wenn du sie trinkst, wirst du betrunken. Vielleicht nicht, wenn du ein oder zwei Gläser trinkst. Aber wenn du mehr trinkst, wirst du schon sehen, dass da irgendwas nicht stimmt. Du siehst zwei Leute, zwei Rasen siehst du statt einen. Ja? Das bedeutet, Nebidu Temr, dieser Dattelsaft, hat Alkohol in sich. Ja? Die Hanefiten sagen, es gibt keinen Beweis dafür, dass es Alkohol ist. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Das ist ein Fehler von den Hanefiten. Versteht ihr mich? Aber er sagt, die nehmen das. Halas. Alles andere fragen über den Mezheb Hanefi. Er hat keine Ahnung von Mezheb Hanefi. Aber das hat er genommen. Sie nehmen also nur die Fehler von den Schuyuch. Und genau, also das ist das Problem, wenn das Herz krank wird. Wenn das Herz krank wird, bei jeder Fitna er ist dabei. Bei jedem Irregang er ist dabei. Bei jeder, also überall, wo irgendwas Falsches ist, sind die Munafikin voll dabei. Die zeigen den vollen Einsatz. Du siehst, plötzlich sind sie uraktiv. Wieso sind sie nicht aktiv bei Sachen, die klar und deutlich sind? Sie sind immer aktiv bei solchen Sachen, die batil sind. Warum? Wegen ihren Herzen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, في قلوبه مرض فزادهم الله مرضا. In ihren Herzen ist Krankheit. Die Krankheit des Kufrs. Ja? Und die Krankheit des Seirs. Sie lieben den Irregang. Sie lieben den Kufr. In ihren Herzen ist Krankheit. فزادهم الله مرضا. Und Allah vergrößert ihre Krankheit immer mehr und mehr. La hawla wa la quwwata illa billah. Deswegen sollte man immer die Dua lesen. Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. O Allah, du bist der die Herzen dreht oder verdreht. Festige mein Herz in deiner Religion. Alas, barakallahu fikum. Zweite Eigenschaft, at-tama al-shahwani. At-tama al-shahwani bedeutet, sie neigen ihrer Shahawat. Was sind Shahawat? Gelüste. Ständig. Sie neigen diesen Gelüsten. Und geben ihnen immer den freien Lauf. Ja? Bei den Munafikin gibt es nicht etwas, dass du sagst, Ittaqillah. Dass er sagt, ich weiß, meine Seele will das. Meine Shahwa will das. Aber meine Pflicht ist, dass ich das unterdrücke, dass ich das bekämpfe. Bei den Munafikin nicht. Sobald er irgendwas Schönes sieht, er geht in diese Richtung. Schön. Ihr wisst ja, in welchem Sinne. Ha? Jedes Mädchen, wenn sie ihn rufen würde, er würde immer sagen, ja. Er könnte niemals Nein sagen. Die Mädchen rufen ihn, er könnte niemals Nein sagen. Warum? Das kann er nicht. Sein Herz liebt die Shahwa. Sein Herz ergibt sich der Shahwa. Ha? Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَحْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَتْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٍ. Also Allah subhanahu wa ta'ala spricht über die Frauen und tut nicht eure Stimmen erhöhen, dass ihr laut redet, dass ihr laut lacht, dass ihr laut, so halt wie halt Frauen reden und die Stimme der Frauen kann schon Fitna sein, große Fitna, wenn die Frauen lachen und so. Schaut auf die Straße zum Beispiel diese ganzen Jahil-Mädchen, irgendwann am Halabam, wenn wir von der Moschee nach Hause gehen, gehen sie in die Disco. Stoßen sich auf der Straße, kichern wie Hexen und so. Fitna. La hawla wa la quwwata illa billah. Jahilat. Allah subhanahu wa ta'ala spricht die Mu'minat an, die Frauen der Mu'minin, und sagt, und tut es nicht mit euren, wie sagt man das, Stimmen so erhöhen, dass ihr laut redet und laut lacht. Damit derjenige, in dessen Herzen Krankheit ist und Shahwa, dass er sich nicht sofort, wo ist es? Wo lacht sie? Einmal. Es gibt solche Leute. So ist ein Munafik. Auch ein Mu'min und ein Munafik. Sie haben das gleiche Gehör. Aber der eine, sein Herz ist krank. Sobald er irgendwo eine Frau dort hört, kichern, er sofort, wo ist sie? Sofort seinen Laser schaltet er ein, um sie zu entdecken. Auch wenn sie irgendwo ganz versteckt ist. Das kranke Herz, Wallahi, wird es finden. Das kranke Herz, egal wo, irgendwo, wie ein Scharfschütze. Ah, dort ist sie und lacht so schön. Mit ihrer schönen Stimme. Aber ein Mu'min, er hat das auch gehört. Aber er guckt nicht hin. Er unterdrückt es. Er bekämpft es. Das ist der Unterschied zwischen einem Mu'min und einem Munafik. Alle beide hören. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dass der Mu'min hört, dass der Munafik hört. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dritte Sache, das, was wir vorhin erwähnt haben. Az-zayghu bi-shubha. Sobald eine Shubha da ist, irgendwas Zweifelhaftes oder Zweideutiges oder Unklares oder irgendwer hat sich irgendwas ausgedacht, das klebt sofort auf sein Herz, subhanallah. Ja? Er nimmt es sofort an. Sofort wird es angenommen. Oder nicht? Zum Beispiel diese Murjia, diese Jahle. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala sagt in einer klaren Ayah, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Die nicht mit dem richten, was Allah offenbart hat, das sind echte Kafirun. In Surah Yusuf werden wir lesen, dass Yusuf ein Minister, Finanzminister bei dem König des Ägypten war. König von Ägypten. Er war Minister, Finanzminister. Das ist ein Teil der Geschichte. Aber in der ganzen Sura, wenn wir lesen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ente ledeina liyome, was? Esch? Mekin und Emin. Du bist heute bei uns Mekin und Emin. Mekin, wer ist Mekin? Alladhi temekken min shay, yani lehu kuwa wa sulta. Temekkene ala shay, saitara alayhi. Das bedeutet Mekin. Mekin ist derjenige, der die Macht übernommen hat. Mekin, temekkene minhu. Zum Beispiel sagst du, temekkentu minhum. Das bedeutet, ich habe sie geschnappt. Ich habe sie besiegt. Ich habe sie erobert. Temkin. Du hast jetzt die Kraft. Du hast die Macht. Wa ente emin. Was bedeutet emin? Einer, der in Sicherheit ist. Du bist heute in Sicherheit. Kein Gefängnis mehr. Dass du in Gefängnis gesteckt wirst, wegen irgendwelchen Frauen, die, keine Ahnung, ihre Triebe nicht kontrollieren können. Und auch diese Frauen werden dich nicht mehr segieren. Du bist jetzt der, der das sagen kann. Die Frauen werden dich nicht für irgendwas beschuldigen. Dass sie kommen und sagen, hey, dies oder das, und dann wirst du geschnappt und in Gefängnis gesteckt, obwohl du nichts gemacht hast. Ente Emin, du bist heute in Sicherheit. Dann nehmen sie diese Geschichte und sagen, schau, Yusuf a.s. hat gearbeitet, als er war Minister bei einem Tagut. Das bedeutet, dass das Gericht, das Richten mit einem anderen Gesetz außer Islam ist nicht Kufr. Diese Shubha, das ist eine Shubha. Was bedeutet Shubha? Etwas Unverständliches. Etwas, was sich jemand ausgedacht hat und mit dieser Shubha will er was? Will er eine Ayah, die Muhkema ist, eine klare Ayah, will er mit einer unklaren Ayah, will er was? Außer Kraft setzen. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Wie viele Shubuhat gibt es? Tausende Shubuhat. Jede mögliche Shubha. Liest euch, ich würde euch raten, nehmt einmal zum Beispiel wie heißt diese Internetseite? Wikipedia. Da gibt es viele interessante Sachen. Über Christentum ganz besonders. Über die Trinität. Dann über die, wie heißen diese Verrückten? Die Orthodoxen sind geteilt in zwei Arten von Christen. Die einen heißen Mono, keine Ahnung. Ich wollte sowas schon sagen, Monohydrate. Also Kreatin. Mono irgendwas und die anderen heißen Duo irgendwas. Das bedeutet, dass der allmächtige Gott, er ist Gott. Jesus ist aber Mensch. Jesus hat nur Menschlichkeit in sich und keine Gottheit. Die Duo, also Zweihaftigkeit, sie sagen, nein, Jesus hat einen Teil der Gottheit und einen Teil der Menschheit in sich. Und deswegen haben sie sich zerstritten und dann die ganzen Streite unter den Christen und hin und her und bla bla bla. All das, auf was basiert das? Basiert das auf irgendwelchen Versen in Teorat oder in Injil, in der Bibel, im Evangelium? Nein, das basiert nur auf was? Auf Philosophie. Auf Philosophie, wenn wir sagen, er ist Gott, dann, was ist dann Jesus? ja, dann hat Jesus, ist ein Mensch. Ja, das bedeutet, er ist ein normaler Mensch, ein Gesandter Gottes. Einer, der von Gott überliefert. Was bedeutet das? Das bedeutet zwangsläufig, sie werden Mohammed akzeptieren müssen, alaihi salatu wassalam. Ja? Das können sie aber nicht. Weil wenn sie das machen, müssen sie ihre Religion verlassen. Das wollen sie aber nicht. Versteht ihr mich, Barakallahu? Alles Philosophie. Schaut diese ganzen Sachen an. Dann werdet ihr sehen, den ganzen Mist, was diese ganzen Schiiten haben oder Sufiten, die Extremen, sage ich, von wem haben sie das? Alles aus der Philosophie. Alles Philosophie. Gott ist nicht gleich Gott. Ja? Seine Eigenschaften sind nicht gleich diese Eigenschaften. Die einen haben Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Menschen verglichen. Ja? Die anderen haben alle Eigenschaften verleugnet. Die anderen haben nur 6 Eigenschaften akzeptiert. Die anderen Eigenschaften haben sie verleugnet. Okay, wieso 6? Und wieso ausgerechnet die? All das basiert auf was? Auf Shubuhat. Shubha. Etwas setzt sich in seinen Kopf ein, ja, und er beginnt darüber nachzudenken und zu zählen und 1 plus 1 ist 2. Und die, anstatt dass er einfach auf Koran guckt, ja, dort, wo wir klare Texte haben, in Koran und in Sunna, da gibt es keine Logik. Was bedeutet Logik? Dass du deinen Verstand benutzt und sagst, ja, wenn das so ist, zwangsläufig ist das so, wie zum Beispiel bei Alkohol. Alkohol ist haram. Wein ist haram, weil es betrinkt. Wenn wir diese Eigenschaft bei irgendeinem anderen Getränk finden, zum Beispiel wir haben jetzt eine Fanta, wenn du sie trinkst, bist du bumm zu. Was bedeutet das? Das bedeutet, Fanta ist jetzt auch haram. Warum? Weil es die gleiche Eigenschaft hat wie Alkohol. Okay? Verstehst du mich, Barakalafikum? Da benutzt du Logik. Fanta wurde ja nicht im Koran erwähnt, sondern Wein. Wenn du diese Eigenschaften von Wein in irgendeinem anderen Getränk findest, ist es auch haram wie Wein. Das ist Logik. Qiyas. Aber wenn du einen Text hast im Koran, oder ein Text in der Sunne, dann gibt es keine Logik mehr. Dann darfst du deinem Verstand nicht den freien Lauf geben. Dann befolgst du das, was Allah dir befiehlt im Koran. Und in der Sunne des Propheten, alaihi salatu wassalam. So ist Islam zu verstehen. Aber die Leute nicht. Sie sagen, ja, dies, das. Wie sind die Schia darauf gekommen, dass Ali Gott ist? Von wem haben sie das? Von niemandem anderen, außer von den? Von den Juden, von den gleichen, die den Christen untergejubelt haben, dass Jesus Gott wäre. Die Juden haben den Christen untergejubelt, Jesus ist Gott. Und die haben den Jesus a.s. als Gott genommen. Das gleiche haben die Juden mit den Schia genommen. Ali ist Gott. Und heute noch gibt es Leute, die sagen, Ali ist Gott. Die Rafida, die Aleviten zum Beispiel. Wayazimbillah. Von wem haben sie das? Von den Juden. Und noch viele andere Sachen. Wenn wir schauen, zum Beispiel diese ganzen Chachamat, diese jüdischen Eschismo, Schuuch, Esch? Aywa, die jüdischen Gelehrten. Was ist seine Rolle in der ganzen Sache? Ja? Die jüdischen Schuuch, alle Juden haben Respekt vor denen. Alle. Sogar der größte Fasik unter den Juden, er respektiert seine Chachamat. Wallah. Sogar, keine Ahnung, sogar Madonna, sie respektiert diese, sie respektiert ihn. Habt ihr wahrscheinlich das Video gesehen, wo dieser, wie heißt der, Ehud, Esch? Barak. Ehud Barak, ja? Er kommt zu einem Rabbiner, so ein alter Knacker mit so einem langen weißen Bart, mit einem Hut, mit einer hässlichen Stimme, ja? Und sagt ihm, ja, der Messias wird kommen. Er meint den Dajjal. Ja, und wir müssen also die alles für ihn vorbereiten und sowas. Und er steht vor ihm, ein Politiker, unter Anführungszeichen ein mächtiger Mann, hört genau auf ihn und hört. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Subhanallah. Diese Shayatin, diese jüdischen Chachamat, diese jüdischen Herrscher. Hasbunallahu wa ni'mal Wakil. Wenn wir bei den Muslimen gucken heute, was ist mit den muslimischen Schuyuch? Sind die auch so angesehen bei den Muslimen? Nein, Wallah. Ja? Die echten Ulema sind angesehen nur bei Leuten, die Islam also lieben und Islam respektieren. Bei den anderen Menschen, er will lieber Kafir sein, als mit den Schuyuch zusammen zu sein. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal Wakil. Aywa, wo sind wir stehen geblieben? Zaygu bi shubha. Li yaj'ala ma yulkhi shaytanu fitnatan lil ladina fi kulubihim marad. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, damit das, was der Shaitan auf sie wirft, der Shaitan, was der Shaitan ihnen einflüstert, dass das was wird? Fitna für die, in dessen Herzen Krankheit ist. Sobald der Shaitan kommt und ihnen irgendwas zuflüstert, ja, er nimmt das sofort an. Der Shaitan kommt zum Beispiel zu den Sufis und sagt, ja, in diesem Dorf, die haben ein Haar vom Propheten. Und wir sehen, ganze Ramadan wird er in dieses Dorf beten. Warum? Weil er dort ist ein Haar. Er wird nicht überprüfen, ist das, was bedeutet das? Eigentlich, was hat dieses Haar mit meiner Religion zu tun, subhanallah? Ja? Wer hat das gesagt? Wird er die Überlieferungskette überprüfen? Nein, sobald der Shaitan ihm irgendwas zuflüstert, es klebt sofort an sein Herz. Warum? La hawla wa la quwwata illa billah. Und so einer wird niemals den rechten Weg gehen können. Niemals. Deswegen ehrlich gesagt, viele dieser Leute, die sich dem Islam zuschreiben, wenn man sieht, was für Akida sie haben, ja, und wie sie sich benehmen, und wie sie zu Koran und zu Sunna und zu der islamischen Umma stehen, wallahi, ich zweifle nicht, dass das nur Munafikin sind. Nur Heuchler. Nur Heuchler sind das. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Nur Leute, die sich Islam zuschreiben, dem Islam, mit dem Islam haben sie nichts zu tun. Und das sind die meisten. Leider, es ist auch so. Das sind die meisten, hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wir haben hier heute also einige Zitate genannt von den Salaf, von den Sahaban. Abu Darda radiallahu anhu sagt das zum Beispiel. Ja? Und Abdullah ibn Amr ibn al-As. Wenn es keine Munafikin gäbe, ja, wären nur ein paar Leute also in der Stadt herum. Ja? Nur ein paar Leute würden sich treffen und so. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? So sehr ist Nifaq gefährlich. Und ihr wisst, es gibt zwei Arten von Nifaq. Nifaq Ameli und Nifaq I'tiqadi. Der Nifaq in den Taten, in den äußerlichen Taten. Wer es macht, er macht große Sünde, aber ist kein echter Munafik. Das ist der kleine Nifaq. Und der große Nifaq, das ist der Nifaq im Herzen. Ja? Du verbirgst deinen Kufr, gibst dich äußerlich aber als Muslim aus. Aus egal welcher Grund. Ja? Egal welcher Grund es ist. Du gibst dich als... In Afghanistan, nachdem die Amerikaner gekommen sind, was haben wir gesehen? Ja? Dass sehr viele Menschen der afghanischen Bevölkerung Munafikin sind. Richtige Heuchler. Sie konnten es kaum erwarten, dass die Scharia verschwindet. Und dass wieder die Jahiliyyah regiert. Das gleiche in Tschetschenien. Ja? Wir haben jetzt herausgestellt, dass sehr, sehr viele Tschetschener richtige Munafikin sind. Richtige Kuffar-Heuchler und Verräter. Sie konnten es kaum erwarten, dass die Russen kommen, dass die Araber verschwinden, dass die Wahhabis verschwinden. Dass der Kufr regiert, dass der Kafir Herrscher ist. In Bosnien, was war nach dem Krieg? Ha? Allahu Akbar. Die gestern geschlachtet haben, Frauen, Kinder, alle, jeder, der sich, sogar Tiere haben sich geschlachtet. Subhanallah. Jeden haben die, mit denen haben sich die Bosnier versöhnt. Vergessen wir, was war. Wir sind ein Volk, ein Land. Aber wie lösen wir das Problem mit den Arabern? Kein Problem, wir liefern sie nach Guantanamo aus. Das gleiche haben sie gemacht, wallah. 6 Algerier an einem Tag, fupp, geschnappt, in Flugzeug. Wisst ihr, dieser Bruder, der Sudanese, der in Guantanamo war, er sagt, ich kann mich erinnern, als die Amerikaner mich gefangen haben in Afghanistan, sie haben mich zuerst herum in Afghanistan gefahren, in Bagram und in Kandahar und in keine Ahnung, diese ganzen Gefängnisse in Afghanistan. Dann haben sie uns in ein Flugzeug gestopft. Ein Flugzeug, ein Transporter, also nicht für Menschen, sondern für Güter. Für Güter, barakallahu fikum, diese ganzen Container und so weiter. Ja? Die haben uns auf den Boden gefesselt. Ihr könnt so hier Bilder sehen. Ja. Ja? Der ist mit solchen, wie sagt man das, Gürtel, also gefesselt, Hände sind gefesselt. Füße, hat auf Kopf so einen Sack, ja, durch das man gar nicht sehen kann. Ja, die geben dir auf Ohren, dass du nicht hören kannst, dass du dich mit jemandem unterhalten kannst und so weiter und so weiter. Er sagt, wir haben in Bosnien Dings gemacht. Pause, damit wir 6 Algerier mitnehmen können. Wer hat sie ausgeliefert? Die Bosnier. Wen? Algerier, die gestern Seite an Seite gegen die Kuffar gekämpft haben. Sie haben sie genommen nach Guantanamo. Ja? Die anderen, wie viele haben sie nach Ägypten ausgeliefert? Nach Tunis. Ja? Dieser eine, Abu Hamza, Abu Hamza aus Bosnien, ein Syrer. Ja? Er hat von der bosnischen Regierung, er hat am Tisch gelegt, alles Auszeichnungen. Ja? Auszeichnungen für Tapferkeitsmedaillen im Kampf. Ja? Er hat mit so einem Bart, mashallah, alles. Er ist jetzt seit 2 oder 3 Jahren ist er in einem Gefangenlager in Bosnien, im Gefängnis. Die wollten ihn nach Syrien ausliefern. Ja? Hätten sie das gemacht, wäre wahrscheinlich tot. Aber das alles, all das, worauf, was bedeutet das? Dass die meiste Bevölkerung dieser Munafikin sind. Vielleicht nicht irgendeine Oma. Ja? Vielleicht hier eine Oma, wenn sie im Fernsehen sieht und sagt, Subhanallah, traurig, ich kann mich erinnern, diese Leute mit langem Bart, ja, sind direkt nach dem Krieg, sie haben ja vor die Tür Mehl gebracht und Reis und Zucker und Öl. Ja. Das haben die Brüder gemacht. Auch während dem Krieg. Ja. Gruppen. Eine Gruppe für Dawah, eine ist für Qital, also für Kampf. Eine Gruppe ist für humanitäre, also Hilfe. Wallahi, das haben die Mujahideen in Bosnien gemacht. Araber sind gekommen, um dort zu arbeiten. Die einen kämpfen, die anderen machen Dawa, bringen den Leuten also arabische Buchstaben bei, wie sie Koran lesen, belehren ihre Kinder Religion, alles. Die anderen gehen von Haus zu Haus und also dort, sogenannte muslimische Territorien, bringen den Leuten was zu essen. Krieg, nichts zu essen. Ja? Und diese ganzen Oma, diese Oma sieht im Fernsehen und sagt, Subhanallah, ich kann mich erinnern, das waren die besten Leute. Und jetzt sind sie im Gefängnis für irgendwas beschuldigt. Und die ganzen Verbrecher, die Oma erinnert sich, sie hat in Radio die ganze Zeit mitgehört, während dem Krieg, als Granaten gefallen sind, hat sie gehört, wie dieser Ministerpräsident und dieser Politiker, ja, der eine ist irgendwo, keine Ahnung, irgendwo irgendwelche Besprechungen und sein Volk wird da geschlachtet. Ja? Der andere ist selbst im Krieg dabei, aber auf der anderen Seite tötet Muslime. Und jetzt ist er Politiker und wird bezahlt und bekommt einen super Lohn. Aber bis gestern hat er Leute geschlachtet und getötet und befohlen, tut diese Stadt also granatieren, bombardieren und das und das und das. Und die sieht das und sie ist sicher kein Munafik, inshallah ta'ala. Ja? Wenn sie betet und ihre also Pflichten erfüllt, Das sage ich ja nicht, dass jemand mich nicht falsch versteht und sagt, er hat die ganze Bevölkerung als Kuffar und Munafikin erklärt. Nein! Ja? Aber ich sage, sehr, sehr viele sind Munafikin. Ganz besonders die also Allahumustan, Kuffar, die in der Politik sind, die in der Regierung sind, die in der Armee sind, die in der Polizei sind, die diese Leute unterstützen und verteidigen. Auch wenn sie Ulema sind sie auch Munafikin. Kann ein Alim nicht Munafik sein? Wallahi, Alim ist schlimmerer Munafik als ein Jahil. Weil der ist Jahil, er weiß nicht. Du ziehst ihn wie sagt man das mit dieser Kette? Wie ein Hund. Der ist Jahil, er weiß ja nicht. Würde man ihm die Wahrheit erklären, würde er wahrscheinlich den wahren also Weg befolgen. Aber du bist Alim und weißt es. Ja? Aber trotzdem kämpfst du auf die Seite des Taguts. La hawla wa la quwwata illa billah. Vierte Eigenschaft von den Munafikin, sie haben eine schlechte Meinung über Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Die Munafikin haben eine schlechte Meinung über Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ. Ja? Und er wird die Heuchler und die Heuchlerinnen bestrafen. Wal Mushrikina wal Mushrikat. Und die Götzendiener und die Götzendienerinnen. Ja? Und dann erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala eine Eigenschaft von diesen Gruppen. Munafikin und Mushrikin. Adhanina billahi dhannathaw. Die eine schlechte Meinung über Allah haben. Sie haben immer eine schlechte Meinung über Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Und viele dieser Kuffar, ich frage mich, wie haben sie diesen Mut, so zu reden, subhanallah. Ich schaue mir einen syrischen Politiker, er verteidigt die syrische Regierung, ja, diskutiert mit einem in einer Fernsehsendung. Ja. Der eine ist Opposition gegen die syrische Regierung, gegen diese Ratte, dieses Schwein, und der eine verteidigt sie. Und die streiten sich so wie Araber halt, wenn sie reden im Fernsehen, Katastrophe, die streiten und reden mit den Händen und wollen sich, na? Auf einmal dieser Syrer sagt, Atahadak, wo man Chalakak. Ich fordere dich heraus und den, der dich erschaffen hat. Dann denke ich, subhanallah, wie traut sich dieser Kafir so etwas zu sagen? Atahadak, wo Atahadda man Chalakak. Ich fordere dich heraus und den, der dich erschaffen hat. Und der sagt, Astaghfirullah al-Azim, sogar der Dings, der Moderator, was ist das denn? Wie kann er sie? Ja? So hochnäsig, so arrogant, la hawla wa la quwwata illa billah. Ja? Und die Munafikin, die haben eine schlechte Meinung über Allah subhanahu wa ta'ala. Sie glauben, wie wir heute erwähnt haben, sie glauben nicht, dass Allah helfen wird. Sie glauben nicht, sobald es schwer wird, sie vergessen Allah sofort und nehmen die Sache selbst in die Hand. Ja? Sobald es gefährlich wird, sie vergessen Allah sofort und nehmen die Sache selbst in die Hand. Anstatt dass er sich Allah an Allah verlässt und Allah ruft, subhanahu wa ta'ala, hoffentlich wird er ihm helfen, aber das können die Munafikin und Mushrikin nicht. La hawla wa la quwwata illa billah. Aywa. Die nächste, das haben wir heute erwähnt. Also das sind zwei Eigenschaften. Wir haben heute erwähnt, die Munafikin sitzen zusammen mit denen, die sich über Islam lustig machen. Ja? Die Kufr in Ayat Allahs machen und die sich über Allahs Ayat und seine Religion lustig machen. Sie sitzen mit ihnen zusammen. Aber das Zusammensitzen mit solchen Leuten, auch wenn du schweigst, gehörst du zu denen, die sich über Allah lustig machen. Ja? Das haben wir heute erwähnt. Also das sind zwei Sachen, zwei Eigenschaften. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, haben wir heute diese Sache erwähnt, für den, der sich erinnert, inshallah ta'ala, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيَسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُ مَاهُمْ حَتَّى يَهُودُ فِي حَدِيثٍ غَيْرِ. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und er hat euch offenbart, wenn ihr hört, dass man sich über die Ayat Allahs lustig macht und dass man Kufr in diese Ayat begeht, فَلَا تَقْعُدُ مَاهُمْ حَتَّى يَهُودُ فِي حَدِيثٍ غَيْرِ. Dann sitzt nicht mit solchen Leuten, فَلَا تَقْعُدُ مَاهُمْ, sitzt nicht mit solchen Leuten, حَتَّى يَهُودُ فِي حَدِيثٍ غَيْرِ, bis sie nicht über etwas anderes beginnen zu reden. Ja? Zum Beispiel, du sitzt jetzt mit Munafikin und die beginnen sich lustig zu machen. Habt ihr die gesehen, Alter, die, schau die, wie die aussehen mit dem ganzen, mit dem langen Bart, oder wie die beten so machen und machen sich lustig, halt wie die Munafikin sich halt lustig machen. Ja? Sie glauben, sie machen sich lustig über Wahhabiten. Nein, Wallah, sie machen sich lustig über den Propheten, alaihissalatu wassalam. Sie machen sich lustig über Sunna und nicht über Wahhabis. Was heißt da Wahhabi? Was bedeutet Wahhabi eigentlich? Wo finden wir das? Wer hat diesen Ausdruck erfunden? Niemand anderer als die Schiiten. Ja? La hawla wa la quwwata illa billah. Und außerdem, wieso Wahhabi? Ja? Wieso nicht Muhammadi? Weil Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, so hat er geheißen. Er hat geheißen Muhammad, der Sohn von Abdul Wahhab. Wieso nennen sie uns Wahhabiten? Wieso nennen sie uns nicht Muhammadaner? Weil der Sheikh, sein Name war Muhammad und nicht Abdul Wahhab. Ja? Das haben sie sich nicht gut ausgedacht. Ja. Wallahi, ich kann mich erinnern an einen Schwachkopf. Ja? Er ist aus meinem Land. Ja? Aus meinem Land. Aber er hat jahrelang in der Türkei gelebt, hat sogar die türkische Staatsbürgerschaft. Wallahi. Ja? Wenn du irgendwas gegen Atatürk sagst, sogar ein Türke, der ein Kemalist ist, mit dem wirst du noch irgendwie durchkommen. Aber dieser Bosnier, er bringt dich um wegen Atatürk. Schlimmer als ein Kemalist, als ein Türke. Subhanallah. Ja? Und die Brüder haben, er wollte über Islam diskutieren. Ja? Obwohl er, und wenn jemand über Islam diskutiert, der kein Wissen hat, dann muss er sich darauf vorbereiten, dass eines Tages ihn jemand erniedrigen wird. Einer von denen, die Wissen haben. Wenn er nicht rechtzeitig aufhört mit seinem Blödsinn. Ja? Und einer kommt zu ihm und sagt, gut, welcher Messer bist du? Ja? Welcher Messer bist du? Er sagt, Hanefi. Hanefi-Mezheb. Und er sagt, okay, welcher Mezheb war Rasulullah? Er sagt, er war auch Hanefi. Alas, die Diskussion ist zu Ende. Ja, Rasulullah, alayhi salatu wa salam, war auch Hanefi? Gut. Ja, ja. Katastrophe, was die Leute sich einfallen lassen. Ja, ja. Hauptsache, er gewinnt. Allahu mustan. Hasbun Allahu ve ni'mel vekil. Aywa. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Und er hat euch offenbart, wenn ihr hört, dass jemand sich über die Ayat Allahs lustig macht, also allgemein über die Religion lustig macht, und er begeht Kufr, er redet und schimpft und so, und du sitzt mit ihm, du darfst nicht mit ihm sitzen. Du musst dieses Jelsa sofort verlassen oder versuchen, das zu verbieten, zu verwehren. Hörst du damit auf? Wenn du das aber nicht kannst, dann darfst du mit solchen Leuten nicht sitzen. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, innakum idha mithluhum. Dann innakum idha mithluhum. Ansonsten seid ihr gleich wie die. Ja? Einer macht sich lustig über Islam und du sagst nichts, sitzt noch da, hörst zu, vielleicht lächelst du noch so fies aus deiner Schwäche, so richtig erniedrigt bist du. Er macht sich lustig über Allah subhanahu wa ta'ala und über den Propheten und du bist so eine kleine Hyäne, so eine kleine Ratte, traust dich nicht zu sagen oder hinein zu donnern. Wallah! Sofort eine. Wenn du das nicht kannst, dann geh weg. Aber nicht, dass du da sitzt. Innakum idha mithlahum. Sonst seid ihr genauso wie sie. Das bedeutet, er macht sich lustig über Allah. Du sitzt und hörst zu. Das bedeutet, also der vorherige Punkt, istihza'u bi ayatillah. Du bist auch einer, der sich über... Und du bist nicht nur das. Allah beschreibt dich, wa ya'zam billah. Niemand von uns, alhamdulillahi rabbil alamin. Sondern der es macht. Allah beschreibt solche als Munafikin. Und sagt, tabaraka wa ta'ala, inna Allahe jami'ul Munafikin wal kafirin fi jahannama jami'an. Allah wird die Heuchler, also die Ungläubigen und die Heuchler in Jahannam alle versammeln. Der sich offen über Ayat lustig macht. Er macht Witze über Islam, erzählt ja irgendeinen Kufr und so. Und er ist ein offener Kafir. Der neben ihm sitzt, und will nicht aufstehen und will ihm nicht verbieten, dass er so redet über Allah und über seine Ayat und über die Religion und über Mu'minin. Wenn jemand sich über Islam, über die Mu'minin lustig macht, wegen ihrer Sunna, so als ob er sich über den Propheten selbst lustig gemacht hätte. So als ob er sich über Allah lustig gemacht hätte. Was haben die Munafikin gemacht? Sie haben sich über Sahaba lustig gemacht. Die haben gesagt, wir haben noch nie jemanden gesehen, der mit, wie sagt man das, der mehr lügt als diese Leute. Die Sahaba sind gegangen also mit dem Propheten Salam, und es waren auch einige Munafikin dabei. Und auch einige Leute mit kranken Herzen. Aber keine echten Munafikin. Sondern sie haben halt den Munafikin zugehört, wenn sie Mist geredet haben. Und die haben gesagt, wir haben niemanden gesehen, der so viel lügt wie diese Leute. Und wir haben nie jemanden gesehen, die mehr, wie sagt man das, gieriger sind als die. Also gierig im Sinne Essen. Er denkt nur an Essen, um seinen Bauch also satt zu kriegen. Und wir haben nie jemanden gesehen, der feiger ist, ein größerer Feigling im Kampf als diese Leute. Und ein Sahabi hat das gehört und gesagt, du hast gelogen, Wallahi, ich werde das jetzt dem Propheten sagen. Dieser Munafik rennt nach vorne. Er will schon sagen, ich habe das nicht gemacht. Er will sich entschuldigen, er will sich aussprechen, rausreden aus der Sache. Allah subhanahu wa ta'ala hat sofort Ayah offenbart über diese Sache, was da passiert ist. Subhanallah. Einer der Sahaba sagt, Subhanallah, so als ob ich ihn selbst sehe, diesen einen, er hält sich an den Gürtel, also dieser Gürtel, der den Sattel hält. Dieser Sattelgürtel. Gurt. Er hält sich an ihn. Das Kamel des Propheten Sallam zieht ihn, schleift ihn auf den Steinen, auf den Boden, so dass seine Füße blutig sind von diesem Munafik. Er sagt, Wallahi, kunna nahudu wa nalab. Wir haben nur Spaß gemacht, haben nur also gespielt. Allah subhanahu wa ta'ala offenbart und sagt, la ta'tadiru kad kafartum ba'da imanikum. Tut euch nicht ausreden. Ihr seid Ungläubige geworden, nachdem ihr Gläubige wart. Über wen hat er sich lustig gemacht? Über die Sahaba wegen ihrer Religion. Wer macht sich heute lustig über die Sahaba? Was heißt da lustig? Wer macht Takfir über sie? Die schlimmsten Munafikin, die schlimmsten Kuffar, die es gibt, die Rafida. Wallahi. über die Sahaba, wenn man sich lustig macht, das ist ein Zeichen von Munafikin. Und das machen die Rafida. La'anahumullah. Subhanallah. Frag die Juden, wer sind die besten Menschen? Die besten Gläubigen, die es gab, die werden sagen, das sind die Freunde von Musa a.s. Die, die an ihn geglaubt haben, die ihm gefolgt sind. Ha? Frag die Christen, wer sind die besten Gläubigen unter euch? Die werden sagen, das waren die Gefährten von Jesus a.s. Seine Freunde, seine Helfer, Hawariyun, also die, wie nennt man sie, die Apostole, ha? Apostel. Ha? Oder Jünger? Ja. Das sind die Besten, die haben ihn geglaubt, haben ihn unterstützt, obwohl die meisten an ihn nicht geglaubt haben, die Leute, die Hawariyun haben ihm geholfen. Das sind die besten Gläubigen, die es gab, die haben nicht an Jesus gezweifelt. Ja? Frag die Schia, wer sind die Schlimmsten? Die sagen, die Gefährten vom Propheten, a.s.w. Seine Freunde sind die schlimmsten Kuffar. Subhanallah, die Schia sind schlimmer, wallahi, als Juden und Christen. In ihrem Kuffer. Ja? Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Und sie beleidigen noch die Frau des Propheten a.s. Nicht nur sie, sondern die anderen auch. La hawla wa la quwwata illa billah. Also, was haben wir hier gesagt? Die ersten, die sich lustig gemacht haben über Koran und so, das sind die offenen Kuffar. Aber die mit ihnen zusammensitzen und nichts und darauf nicht reagieren, das sind die Munafikun. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala am Ende der Aya, Allah wird die Munafikin und die Kuffar in Jahannam zusammenbringen. Er wird sie zusammensammeln, also versammeln alle. Die werden zusammen sein in Jahannam. Die diesen offenen Kuffar begangen haben und die zugehört haben und geschwiegen haben und nicht darauf reagiert haben. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Wann ist Adhan? Also bei mir ist jetzt. Aber 7 Minuten. Okay, 5 Minuten, 7 Minuten. Gibt es noch eine Meinung? Da gibt es mehrere Meinungen bei den Gelehrten. Wollen wir inshallah ta'ala noch diesen Punkt noch erwähnen, inshallah ta'ala? Der nächste Punkt ist At-tasattur bi ba'd al-a'mali al-mashru'a li-idrari bil-mu'minin. Die Munafikin, einer ihrer Eigenschaften ist, sie verstecken sich hinter manchen guten Taten, äußerliche guten Taten, mit welcher Nähe? Damit sie den Mu'minin schaden. Ja? Sie verbergen sich, also sie machen gute Taten und sowas. Du siehst ihn, schau, er hat eine Moschee gebaut. Das ist eine gute Tat, subhanallah. Aber warum macht er das? Er macht das, um den Muslimen zu schaden. Ja? Zum Beispiel, was sagen die, wenn du irgendein Wort gegen Fahd sagst, gegen den früheren saudischen König. Was ist der Beweis? Er nimmt sofort diesen Mus'haf aus Medina und sagt, schau, hier steht, wurde gedruckt in der Druckerei von König Fahd. Ha? Wie kannst du sagen, er wäre ein Tagut und ein Kafir, er hat diesen Mus'haf gedruckt, dass du... Ha? Warum machen sie das? Weil sie Jahala sind. Ha? Sie haben nicht Surat al-Tauba gelesen, wo Allah subhanahu wa ta'ala die Munafikin beschreibt, ha? Und sagt, تبارك وتعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرسادا لمن هارب الله ورسوله من قبل. Also Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und diejenigen, also er beschreibt die Munafikin, und diejenigen, die sich ein Masjid genommen haben, um Schaden zuzufügen, ein Masjid des Schadens, nicht ein Masjid der Gottesfürchtigkeit, ein Masjid der Dawa, ein Masjid des Sunnat, sondern ein Masjid, so wird er genannt, des Schadens, um Schaden einen Schaden zuzufügen den Mu'minin. Und diejenigen, die sich eine Moschee gebaut haben, um Schaden zuzufügen, wa kufren, und aus Unglauben, wa tafriqan bayna al-Mu'minin, und unter den Gläubigen, was? Spaltung zu auszulösen. Zwiespalt. Dass sie sich, das zu sehen. Wieso haben die Munafikin diese Moschee gebaut? Wenn du sagst, so, die haben Moschee gebaut. Wo ist das Problem? Eine Moschee, Gottes Haus. Der Professor immer sagt, wer eine Moschee baut, so groß wie ein Vogelnest, Allah wird ihnen ein Haus dafür in Jannah bauen. Und die haben eine Moschee gebaut. Warte, bist du blöd? Was steckt dahinter? Was, warum haben sie eine Moschee gebaut? Allah beschreibt und sagt, die haben das aus gemacht, um den Islam zu schaden. Und aus Kufr. Sie wollten nicht zu den Muslimen, mit den Muslimen zusammen sein und mit ihnen beten. Deswegen sehen wir kluge Köpfe in einer Jama'a. Die Brüder sind in einer Jama'a. Subhanallah, sind gemeinsam. Ziehen eine Sache gemeinsam durch, machen gemeinsam Dawah, machen gemeinsam Vortrag, tun sich gegenseitig unterstützen oder ersetzen das, was bei einem anderen fehlt. Sie sind ein Körper, Subhanallah. Dann kommt irgendein kluger Kopf und sagt, naja, wir sollten, glaube ich, noch eine Moschee eröffnen, weil da haben wir... Warte, was soll das? Wir sind eine Jama'a. Warum willst du eine Moschee eröffnen? Damit du die Leute aus der Moschee rausbringst. Erste Sache. Zweitens, wenn er weg ist aus der Jama'a, dann wirst du ihnen schon einen Murji finden, der ihnen eine neue Religion beibringt. Ja? Wieso müssen wir in diese Moschee gehen? Du musst nicht in diese Moschee gehen. Ist kein Problem. Ist das die Uhr oben? Ja. Alles. Du musst nicht in diese Moschee gehen. Du kannst auch in eine andere Moschee gehen. Aber schau dir, was steckt. Wieso will er, dass du in eine andere Moschee gehst, um Vortrag zu hören? Wieso? Wieso? Ja? Weil er unbedingt will, dass du etwas lernst? Na, wallah. Bei den Munafikin ist das nicht so. Bei den Brüdern, die ehrlich sind, ist es so. Er sagt dir, schau, Bruder, du hast Vortrag in dieser Moschee, dann hast du Vortrag in dieser Moschee über Fiqh, in der dritten hast du Vortrag über Akida oder Tafsir oder was weiß ich. Ja? Er will, dass du etwas lernst. Das ist inshallah ta'ala eine gute Sache. Aber was will er? Er will, dass du in eine andere Moschee gehst, um dort eine zweite Meinung zu hören. Wir wollen aber keine zweite Meinung. Es gibt keine zweite Meinung. In Akida gibt es nur eine Meinung. In Manhaj gibt es nur eine Meinung. Meinungen gibt es in Fiqh. Und da sind wir flexibel. In Fiqh sind wir flexibel. Wir akzeptieren alle vier Mazhab. Und wir haben kein Problem mit Mazhab. Wenn ein Fehler klar ist und einer der Ulema oder der Imme ein Fehler in einer Sache gemacht hat, sagen wir, das ist ein Fehler, aber diesen Imam lieben wir. Auch wenn er einen Fehler gemacht hat, jeder Mensch macht Fehler. Ja? Aber nein, er will über die Lage, in der wir heute leben, er redet nicht über die Meinungsverschiedenheit der islamischen Gelehrten, der großen Imame. Darüber redet er nicht, damit du die zweite Meinung hörst und sagst, ja, in dieser Moschee haben wir Mazhab Maliki gehört und jetzt gehen wir in andere Mazhab Al-Hanafi hören. Nein, das meint er nicht. Sondern er redet über unsere Lage, in der wir heute leben. Ja? Damit du die zweite Meinung hörst. Von wem die zweite Meinung? Wallahi, Katastrophe. Ja? Und viele Brüder fallen auf diese Munafikin fallen ein. Subhanallah. Anstatt dass er sich das überlegt und sagt, so. Ja? Einer, der krank ist, er rennt sofort hin und sagt, ja, dort ist ein Dels, ich gehe hören. Wenn er zurückkommt, dann beginnt er gleich, naja, man kann nicht sagen, Kadirov wäre Kafir. Was? Wie kann man nicht sagen, wie geht das, dass man nicht sagen kann, Kadirov wäre Kafir? Ja? Subhanallah, Subhanallah. Das, von was kommt das? Das kommt, weil er, keine Ahnung, irgendwo war und man hat ihm diese Betäubungsspritze verpasst. Ja? Allahumma stan, wenn Kadirov kein Kafir ist, wisst ihr, was dann ist? Dann ist der ganze Krieg in Tschetschenien, wo die ganzen Menschen getötet worden sind, umsonst gewesen. Und alle diese Menschen sind gestorben für nichts. Ja? Und wer weiß, ob sie Shuhada sind, Allahu alam. Wenn Kadirov ein Muslim ist. La hawla wa la quwwata illa billah. Der ganze Krieg war gegen wen? Gegen Russen. Für was? Für ein freies Tschetschenien. Was heißt da frei? Frei von Kufr. Damit Scharia regiert. Und die haben, alhamdulillah, viel erreicht. Ich habe selber Videos gesehen, wie sie Alkoholflaschen zerstören und Scharia-Strafen einführen und so weiter und so weiter. Mit einem Volk, das kein Wissen hat, geht das ja auch nicht von heute auf morgen. Ha? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Es geht, inshallah, mit der Zeit. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ha? All das, der ganze Kampf ist umsonst. Warum? Weil die Russen sind keine Feinde mehr, sie sind Freunde. Feinde ist wer? Feinde sind die Araber. Feinde sind die Araber, die gekommen sind aus Saudi-Arabien, aus Ägypten, aus Tunis. Die sind Feinde. Ha? Die Wahhabiten sind Feinde. Russen sind nicht Feinde. Versteht ihr mich? Und das ist das, Allahu mustan. Wieso schalten die Brüder nicht ein? Ihre Gehirne, hasbun Allahu wa ni'mal wakeel. Allahu mustan. Aywa. Was haben wir gesagt? Die Munafikin, sie machen äußere ich manche guten Taten, um ihren Kufr zu verdecken. Na? Aber das darf uns nicht verwirren. Auch wenn er eine gute Tat macht, zum Beispiel, keine Ahnung, er baut Moscheen oder er tut Korane drucken, was steckt dahinter? Der saudische König hat genug Geld, um Millionen von Büchern zu drucken. Was ist das? Das ist nichts. Das ist nichts, das ist nicht einmal ein Euro aus deiner Tasche. Wie ein Euro in deiner Tasche ist, dass er Millionen von Koranen druckt, das ist nichts für ihn. Das ist ein Problem für ihn. Aber wieso macht er das? Damit er die Menschen verblödet. Damit sie sagen, ja, subhanallah, er hat Koran gedruckt, wie kann er Kafir sein? Mit dieser Sache will er eine andere Sache verdecken, damit die Leute das nicht merken und sehen. Aber wir sehen und sagen, nein, wallah, er unterstützt die Kuffar im Kampf gegen Muslime. Das, dass er Koran gedrückt hat, nützt ihm überhaupt nichts. Genau das haben die Munafikin in Medina gemacht. Sie haben eine Moschee dort gebaut. Moschee, Mashallah, jetzt haben wir zwei Moscheen. Und dann noch eine dritte, Mashallah, und eine vierte. Und dann gibt es so viele Moscheen. Nein, wallah, der Prophet hat sofort befohlen, ist gegangen und die Moschee wurde zerstört. Die Moschee wurde dem Boden gleich gemacht. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat sich sofort aufgedeckt. Sie haben das aus was gemacht? Um den Muslimen zu schaden. Um wegen Kufr. Um unter den Muslimen Zwiespalt zu sehen. Zu sehen, damit sich die Muslime zerstreiten und damit sie... Und Irsaden limen harebe din Allah. Und als Spione für wen? Für die, die Allahs Religion bekämpfen. Ist das nicht so? Wir haben eine Moschee neben uns. Was ist mit dieser Moschee? Das sind die Spione des Taguts. Meschid Dirar, Wallah. Shayatin. Es ist besser, wenn es sie nicht gibt. Warum? Weil wenn der Shaitan dein Imam ist, was wirst du denn wohl sein? Ein Mu'min? Wenn der Shaitan vorbetet, wenn der Shaitan dich führt, was ist denn mit dir, Miskin? Ist besser zumachen. Hasbunallahu al-Wakil. Wenn denen irgendwas passiert, sie werden mich beschuldigen. Die haben gesagt, er hat die Hand dazu aufgerufen. Allahu musta'an. Hasbunallahu al-Wakil. Halas, wir hören hier auf. Barakallahu fikum. Aina. Ey, wo hat er hin? Ja,